wieder. Der große Tag ist da, alle jubeln und singen und schreien. Corrida, Corrida, der Augenblick ist da und Miguel steht dort unten allein. Und er kann es noch nicht glauben, denn sein Traum wird endlich wahr. Und den Sieg hat er vor Augen. La Corrida, Corrida, olé! Corrida, Corrida, die Männer stehen bereit und dann öffnet sie langsam das Tor. Corrida, Corrida, und jetzt ist es soweit und der Stier kommt ganz langsam hervor. Tut eure Pflicht, die Kanone, reitet so gut ihr nur könnt. Auch in den Kampf an die Jeros, die Corrida, Corrida beginnt. La corrida, corrida, olé!